Als die Wirtin hörte, dass er zu sich gekommen sei, schloss sie sofort die Tür und verschwand. Sie war immer schon schüchtern gewesen und liebte weder Gespräche noch Auseinandersetzungen. Sie war gegen 40 Jahre alt, dick und fett, hatte schwarze Augenbrauen und braune Augen, war gutmütig aus Wohlgenährtheit und Trägheit. An sich war sie sogar recht hübsch, genierte sich aber immer über alle Maßen. »Wer sind Sie?« wandte sich Raskolnikow fragend an den Kontordiener. In diesem Augenblick wurde die Tür von neuem geöffnet und gebückt, da er viel zu groß war, trat Rasumichin ein. »Das ist ja die reinste Schiffskajüte«, rief er beim Eintreten. »Immer stoße ich mit der Stirn an. Und das nennt sich ein Wohnraum. Und du bist zu dir gekommen, Bruder. Die liebe Praskowja sagt es mir.« »Er ist soeben zu sich gekommen«, sagte Nastassja. »Soeben zu sich gekommen«, bestätigte wieder der Kontordiener mit einem Lächeln. »Wer aber sind Sie, mein Herr?« fragte plötzlich Rasumichin, sich an ihn wendend. »Ich bin, sehen Sie, Rasumichin, Student, Sohn eines Edelmannes, und er ist mein Freund. Nun, und wer sind Sie?« »Ich bin in unserem Kontor Diener beim Kaufmann Tschelopajew und komme in Geschäften.« »Nehmen Sie bitte Platz auf diesem Stuhl.« Rasumichin setzte sich auf einen anderen, an der anderen Seite des Tischchens. »Das hast du gut gemacht, Bruder, dass du zu dir gekommen bist«, fuhr er fort, sich an Raskolnikow wendend. »Den vierten Tag schon hast du kaum etwas gegessen oder getrunken. Löffelweise hat man dir ein wenig Tee eingeflößt. Ich brachte ein paar Mal Sosimow mit. Erinnerst du dich an ihn? Er hat dich genau untersucht und sagte sofort, es sei nichts von Bedeutung. Es hat sich in den Kopf gezogen. Irgendein Unsinn mit den Nerven, sagt er. Schlechte Ernährung. Zu wenig Bier und Meerrettich habe man dir gegeben, daher auch die Krankheit. Aber es habe nichts auf sich. Wird bald vergehen und gut werden. Sosimow ist ein tüchtiger Kerl. Er wird langsam ein guter Arzt.« »Na, ich will Sie nicht aufhalten«, wandte er sich wieder an den Kontordiener. »Wollen Sie bitte Ihre Wünsche vortragen?« »Merke dir, Rodja, das ist schon der zweite Bote aus dem Kontor. Aber ein anderer. Mit dem ersten habe ich schon gesprochen.« »Wer war es, der vor Ihnen hier war?« »Ich glaube, das war vorgestern. Ja, es stimmt. Das war Alexei Semjonowitsch. Er ist auch in unserem Kontor.« »Er ist wohl gescheiter als Sie. Oder finden Sie das nicht?«